Ihr könnt euch denken, wie froh ich darüber war, endlich das Vertrauen Winnetous und damit des ganzen Stammes gewonnen zu haben. Jetzt stand mir nur noch die Abrechnung mit Tangua bevor. Der wollte aber jetzt plötzlich nicht mehr gegen mich kämpfen, nur mit Häuptlingen. Ich sagte ihm vor allen Apachen, dass ich ein Häuptling sei. Und ich würde es ihm beweisen, indem ich ihn mit einem Strick an den ersten besten Baum hängen würde. Einem Indianer mit dem Hängen zu drohen, ist eine unerhörte Beleidigung. Nun konnte Tangua nicht anders, er musste sich mir stellen. Ich überließ ihm die Wahl der Waffen, Messer, Tomahawk oder die bloße Faust. Er wählte das Gewehr. Nun, mir war auch das recht. Winnetou ließ meine Büchse aus dem Pueblo holen und übernahm das Amt des Schiedsrichters. Häuptling Tangua bestimmte die Art der Waffen und er entschied auch, dass auf 200 Schritte so viele Schüsse abgegeben werden sollen, bis einer der Kämpfer niederstürzt und sich nicht mehr erheben kann. Ist der weiße Mann damit einverstanden? Ich bin einverstanden. Gut. Der Apache wird aufpassen. Es wird abwechselnd geschossen. Winnetou steht mit seinem Gewehr dabei und wird dem eine Kugel in den Kopf geben, der schießt, ohne an der Reihe zu sein. Wer hat den ersten Schuss? Tangua! Tangua will alle Vorteile für sich. Old Shatterhand mag zuerst schießen. Nicht doch, Winnetou. Er soll seinen Willen haben. Er einen Schuss und ich einen. Dann ist es aus. Mein erster Schuss wird ihn nicht töten, sondern lähmen. Ich werde ihm das rechte Knie zerschmettern. Merk es dir, Tangua, das rechte Knie. Haben das alle gehört? Ihr Apachen? Meine Krieger? Dieses Bleichgesicht, das von seinen eigenen Freunden ein Greenhorn genannt wird, will bei 200 Schritt Abstand vorhersagen können, dass seine erste Kugel mich treffen wird, ins rechte Knie. Lacht ihn aus, ihr Krieger! Lacht ihn aus! Ihr fürchtet euch vor ihm! Er prahlt nur! Tangua wird es beweisen! Ich habe mich nur überzeugt, ob mein Bärentöter nach dem langen Liegen noch in Ordnung ist. Ich lade jetzt neu. Sir, ich rate euch. Gebt ihm eine Kugel in den Kopf. Denkt daran, was dieser Kiowa alles verschuldet hat, nur weil er die Pferde der Apachen stehlen wollte. Daran sind die Weißen, die ihn verführten, wenigstens ebenso schuld. Er wird euch nicht schonen, wenn ich mich nicht irre. Nein, aber das Schießzeug dieser Roten taugt nichts. Tangua ist bereit. Was hat das Bleichgesicht noch zu schwatzen? Ist mein Bruder Old Shatterhand fertig? Fertig. Die beiden Kämpfer mögen bereit sein. Winnetou zählt bis drei. Eins, zwei, drei. Das ging daneben, wenn ich mich nicht irre. Der Häuptling der Kiowas hat seinen ersten Schuss verfehlt. Jetzt möge Old Shatterhand schießen. Eins, zwei. Halt! Ich habe dem Häuptling der Kiowas gerade und ehrlich gegenüber gestanden und habe ihm meine volle Körperbreite als Ziel geboten. Er aber dreht sich halb um und wendet mir die Seite zu. Das kann Tangua. Es ist nicht bestimmt worden, wie wir sollen stehen. Das ist wahr, aber wendet mir Tangua die Seite zu, so wird ihm meine Kugel beide Knie zerschmettern. Ich wollte ihn nur warnen. Schieß mit Kugeln, nicht mit Worten. Old Shatterhand möge schießen. Eins, zwei, drei. Tangua ist getroffen. Wir wollen ihn untersuchen. In beide Knie. Stimmt, in beide Knie. Die Kugel ist genau so gegangen, wie mein weißer Bruder vorhergesagt hat. Es sind beide Knie zerschmettert. Tangua wird nie wieder ausreiten können, um sein Auge auf die Pferde anderer Stämme zu werfen. Ich habe dich gewarnt. Du wolltest nicht auf mich hören. Tangua kann nur nicht heimkehren. Muss bei den Apachen bleiben. Oh. Wir haben keinen Raum für die Diebe unserer Pferde und die Mörder unserer Krieger. Ein Kiowa gehört nicht in unser Pueblo. Du selbst sagen, dass Tangua nicht reiten kann. Old Shatterhand war noch schwerer verwundet als du. Dennoch musste er den Transport mitmachen. Denke recht oft an ihn, das wird dir nützlich sein. Die Kiowas werden uns heute verlassen, wie abgemacht. Wer von ihnen morgen noch in der Nähe unserer Weideplätze angetroffen wird, soll als unser Feind gelten. Ich habe gesprochen. Hau!